Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte die Farm Nummer 1116 der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee. Bei seiner Vorortanleitung in der Farm im September des Vorjahres hatte er die Maßnahmen dazu getroffen, das Institut als das modernste Agrarwissenschaftsinstitut neu zu bauen und ein weiteres modernes Gewächshaus zu errichten und einen benachbarten Landwirtschaftsbetrieb in die Versuchsfarm verwandelt. Nachdem Kim Jong-un die neu gezüchteten ertragreichen Agrarkultursorten wie Pyonggok Nummer 9, Trockenreis Nummer 24 und Mohrenhirsen-Mais begutachtete, besichtigte er das neu gebaute dreistöckige Institut. Dabei sagte er mit Zufriedenheit, dass das Institut als die modernste Agrarwissenschaftsforschungsbasis schön gebaut worden sei und dass der Entwurf und die Bauarbeit einwandfrei und tadellos durchgeführt worden seien. Beim Rundgang durch das neu errichtete Gewächshaus, die Versuchs- und Zuchtfelder für Agrarkulturen und weitere Orte informierte er sich eingehend über die Saatgutzüchtung und Pflege. Im modernen Gewächshaus, das über alle materiellen und technischen Mittel für die Saatgutzüchtung in allen Jahreszeiten verfügt, sah er sich den Wasserreis, den Trockenreis, den Mohrenhirsenmais, den Schwarzmais, das Zuckerschilf und weitere Kulturen an und sprach zufriedenstellend, dass die Farm neben der Forschung nach den ertragreichen Saatgütern auch die Arbeit für ihre Einführung im ganzen Land große Aufmerksamkeit schenken solle. Auf dem Gemüsefeld, wo der Versuchsanbau gelang, bemerkte er, dass in der Farm eine neue Gemüseart, deren Produktivität und Nährwert erstaunlich hoch seien, zur Welt gekommen und somit eine sichere Perspektive für die Lösung der Gemüsefrage für das Volk und die Armeeangehörigen eröffnet worden sei. In dem Sinne, dass diese Gemüseart viel Eiweiß enthält, nannte Kim Jong-un diese Danbekzo, Eiweißpflanze. Lächelnd betrachtete er das Trockenreisfeld mit wogenden gelben Reisähren und sprach dabei, nach der Aussaat vom Trockenreis Nummer 24 in diesem Jahr sei das Feld über 60 Tage lang von Dürre heimgesucht worden. Trotz dieser schlimmsten Bedingungen habe man eine reiche Ernte und so sei es eindeutig bestätigt worden, dass diese ertragreiche Reissorte gegen Dürre sehr beständig und wassersparend sei. Auf den Maisfeldern mit ertragreicher Maisart Pyonggok Nummer 9 seien viele dicke Maiskolben zu sehen. Wenn man als erste Bestellung den Weizen und als Zweitfrucht den Mais züchte, würde man 13 bis 15 Tonnen Getreide pro Hektar ernten. Diese Maisart sei für die zweimalige Bestellung im Jahr geeignet. Die Funktionäre und Werktätigen der Farm Nummer 1116 hätten neue ertragreiche Agrarkulturen entwickelt und gezüchtet, die im Einklang mit der Natur und geografischen Beschaffenheit Koreas mit beschränkter Anbaufläche und trotz der ungünstigen Wetterbedingungen einen hohen und sicheren Ertrag bringen, gegen die Schädlinge beständig seien und eine kurze Vegetationsperiode haben. Damit hätten sie die Richtigkeit und Lebenskraft der Linie der Partei für die Revolution in Saatgütern, dass in der Landwirtschaft die Saatgüter am wichtigsten seien, in der Praxis bewiesen. Alle Einheiten sollten dieser Farm in ihren Erfahrungen nacheifern. Kim Jong-un stellte der Farm die programmatischen Aufgaben. Ihn begleiteten Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, die Funktionäre des ZK der PDAK Kim Yong-soo und Choi Yong-won und die führenden Kommandeure der koreanischen Volksarmee, und zwar der Generaloberst der Landstreitkräfte Cho Nam-jin und der Generalleutnant der Landstreitkräfte Han Gwang-sang.